Ich hatte Kunstunterricht und uns mussten 2 Meter Lineale ausgegeben werden. Jeder hatte einen bekommen, außer ich. Ich wurde dann auch grundlos nach vorne gesetzt und dann wurde mir gesagt, ich sehe aus, als wäre ich ein Flüchtender. Ich wusste nicht, was ich sagen oder tun soll.